Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 237 an Goethe, Jena, den 2. November 1796. Nur einen kleinen Gruß für heute, Humboldt ist gestern angekommen, er empfiehlt sich Ihnen aufs Beste und freut sich gar sehr auf Sie. Er ist wohl und heiter, seine Frau aber, die schwanger ist, befindet sich nicht zum Besten, wenig hätte gefehlt, so wäre er mit Reichard hier angekommen, er hat ihm nur durch List entgehen können. Reichard wird in 14 Tagen hier sein, wie er sagt, um Friedrich Schlegeln von hier weg nach Giebichenstein zu nehmen, das heiß ich recht vom Teufel geholt werden. Er soll sich bei den Xenien sehr sentimentalisch benehmen, und weil ihm Schlegel versichert, sie hätten keinen Anteil an denen, die auf ihn gehen, so soll er sehr getröstet sein, und Humboldt meint, sie wären vor seinem Besuch keineswegs sicher, er glaube bei ihnen noch immer was zu gelten, auch hat er ihre Stücke im Almanach sehr gelobt gegen Humboldt, sie haben also ihre Absicht mit ihm vor der Hand noch nicht erreicht, wie es scheint, er ist und bleibt vor der Welt ihr Freund, wenigstens in seinen Augen, und wird sich auch wahrscheinlich jetzt mehr als je dafür auszugeben suchen. In Halle soll Wolf und besonders Eberhard mit den Xenien sehr zufrieden sein, selbst Klein, der Verwandte Nikolais, mehrere Partikularitäten mündlich, weil ich heute einen starken Posttag habe. 30 Stücke des Almanachs hat man mir von Ihrem Hause heute richtig gesendet. Leben Sie wohl, wir alle grüßen Sie. S.C.H.